Sind Sie Besitzer der Firma Bettlers Freund? Man hat mich zu Ihnen geschickt. Gib, so wird dir gegeben. Armut schändet nicht. Ja, das sind Sprüche. Freie Bahn dem Tüchtigen. Das ist ein Kapital. Sie haben wohl eine ganze Bibliothek von solchen Sachen. Das ist schon ganz was anderes. Unser einer. Wie soll der auf Ideen kommen? Und ohne Bildung, wie soll da das Geschäft florieren? Ihr Name? Sehen Sie, Herr Pietschen, ich habe von Jugend an Unglück gehabt. Meine Mutter war eine Säuferin, mein Vater ein Spieler. Von früh an auf mich selber angewiesen, ohne die liebende Hand einer Mutter, geriet ich immer tiefer in den Sumpf der Großstadt. Väterliche Fürsorge und die Wohltat eines traulichen Heims habe ich nie gekannt. Und so sehen Sie mich denn... Wie ein Wrack auf hoher See und so weiter und so weiter. Sagen Sie mir mal, Sie Wrack, in welchem Distrikt sagen Sie denn dieses Kindergedicht auf? Wieso, Herr Pietschem? Na, den Vortrag halten Sie doch öffentlich. Ja, sehen Sie, Herr Pietschem, da war gestern so ein kleiner peinlicher Zwischenfall. Ich stehe da still und unglücklich in der Highland Street, Hut in der Hand. Ah ja. Ohne etwas Böses zu ahnen. Highland Street. Ja. Ja, stimmt. Du bist der Dreckskerl, den Honey und Sam gestern erwischt haben. Du hattest die Frechheit, im Distrikt 10 die Passanten zu belästigen. Wir haben es bei einer Tracht Prügel bewenden lassen, weil wir annehmen konnten, du weißt nicht, wo Gott wohnt. Wenn du dich aber noch einmal blicken lässt, dann wird die Säge angewendet, verstehst du? Bitte, Herr Pietschem, bitte. Die Säge. Was soll ich denn machen, Herr Pietschem? Die Herren haben mich wirklich ganz blau geschlagen. Und dann haben sie mir ihre Geschäftskarte gegeben. Lizenzen werden nur an Professionals verliehen. Hier. Sehen Sie dort die Karte. London ist eingeteilt in 14 Distrikte. Jeder Mann, der in einem davon das Bettlerhandwerk auszuüben gedenkt, braucht eine Lizenz von Jonathan, Jeremiah, Pietschem und Co. Tja, da könnte ja jeder kommen. Herr Pietschem, wenige Schillinge trennen mich vom völligen Ruin. Es muss etwas geschehen, mit 2 Schillingen in der Hand. 20 Schillinge. Herr Pietschem, es heißt, verschließt euer Ohr nicht dem Elend. Gib, so wird dir gegeben. 10 Schillinge. Und 50%. Bei wöchentlicher Abrechnung. Mit Ausstattung 70%. Bitte, worin besteht denn die Ausstattung? Aus bestimmte Firma. In welchem Distrikt könnte ich denn da antreten? Baker Street. Baker Street 2 bis 104. Da ist es sogar etwas billiger. Da sind es nur 50% mit Ausstattung. Bitte sehr. Ihr Name? Charles Filch. Ja, stimmt. Nummer 314. Distrikt Baker Street. Ausstattung C. Warten Sie. Was ist das? Menschliche Ebenbilder in Wachs. Das sind die 5 Grundtypen des Elends, die geeignet sind, das menschliche Herz zu rühren. Der Anblick solcher Typen versetzt den Menschen in jenen unnatürlichen Zustand, in welchem er bereit ist, Geld herzugeben. Ausstattung A. Ja, Opfer des Verkehrsfortschritts. Ein munterer Lahm, immer heiter, immer sorglos, verschärft durch einen Armstumpf. Ausstattung B, Opfer der Kriegskunst. Ein lästiger Zitterer, belästigt die Passanten, arbeitet mit Ekelwirkung, gemildert durch Ehrenzeichen. Ausstattung C, Opfer des industriellen Aufschwungs. Der bejammernswerte Blinde oder die hohe Schule der Bettelkunst. Danke. Danke. Vielen Dank. Was denn? Mitleid! Er hat Mitleid. Sie werden in einem Menschenleben kein Bettler. Sowas taugt höchstens zu einem Passanten. Also Ausstattung D. Frau Pietschem! Zieh dich aus und zieh das an, aber halt es imstande. Und was geschieht mit meinen Sachen? Gehören der Firma. Ausstattung E. Junger Mann, der bessere Tage gesehen hat. Beziehungsweise dem es nicht an der Wiege gesungen wurde. Frau Pietschem! Ach so, das verwenden Sie wieder. Warum kann ich das nicht mit den besseren Tagen machen? Weil einem niemand sein eigenes Elend glaubt, mein Sohn. Wenn du Bauchweh hast und du sagst es, dann berührt das nur widerlich. Im Übrigen hast du überhaupt nichts zu fragen, sondern die Sachen anzuziehen, die der Frau Peachem geben wird. Celia, du hast schon wieder getrunken. Aber nur ein kleines Schlückchen. Nummer 136 hat sich beschwert über seine Kluft. Das ist... Wie oft soll ich dir sagen, dass ein Gentleman keine dreckigen Kleidungsstücke auf den Leib nimmt? Nummer 136 hat ein nagelneues Kostüm bezahlt. Die Flecken, das Einzige, was daran Mitgefühl erregen kann, waren hineinzubekommen, indem man einfach Stearinkerzenwachs hineinbügelte. Nur nicht denken. Alles muss man alleine machen. Was ist denn das für einer? Ein neuer. Nummer 314. Da. Halt ihm die Kleider. Sind die nicht ein wenig schmutzig? Bist du bald fertig, ja? Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie. Jetzt mach mal ein bisschen plötzlich kleiner. Ich halte dir deine Hosen nicht bis Weihnachten. Herr Beecham, könnte ich nicht noch einen Tipp bekommen? Ich bin immer für ein System gewesen und nicht, dass man so etwas Zufälliges daherredet. Ja, ein System muss er haben. Er soll einen Idioten machen. Du kommst heute Abend um 6, da wird das Nötige beigebracht werden. Danke sehr, Herr Peachem. 1000 Dank. 50%. Wo ist deine Tochter? Polly? Oben. War dieser Mensch gestern wieder hier, der immer kommt, wenn ich weg bin? Sei nicht so misstrauisch, Jonathan. Es gibt keinen feineren Gentleman. Der Herr Captain hat sehr viel übrig für unsere Polly. So. Und wenn ich nur für 10 Penny Grips habe, dann findet ihn Polly auch sehr nett. Celia, du schmeißt mit deiner Tochter um mich, als ob ich Millionär wäre. Sie soll wohl heiraten. Glaubst du denn, dass unser Dreckladen noch eine Woche lang geht, wenn dieses Geschmeiß von Kundschaft nur unsere Beine zu Gesicht bekommt? Ein Bräutigam. Der hätte uns doch sofort in den Klauen. So hätte er uns. Meinst du, dass deine Tochter im Bett besser ihr Maul hält als du? Du hast eine nette Vorstellung von deiner Tochter. Die schlechteste. Die allerschlechteste. Nichts als ein Haufen Sinnlichkeit. Die hat sie jedenfalls nicht von dir. Heiraten. Meine Tochter soll für mich das sein, was das Brot für den Hungrigen. Das steht sogar irgendwo in der Bibel. Heiraten. Das ist überhaupt so eine Schweinerei. Ich will ja das Heiraten schon austreiben. Jonathan, du bist einfach ungebildet. Ungebildet? Wie heißt du denn, der Herr? Man heißt ihn immer nur den Captain. So. Ihr habt ihn nicht einmal nach seinem Namen gefragt. Interessant. Wir werden doch nicht so plump sein und ihn nach seinem Geburtsschein fragen, wenn er so vornehm ist und uns beide ins Tintenfischhotel einlädt. Zu einem kleinen Step. Wohin? Ins Tintenfisch. Zu einem kleinen Step. Captain. Tintenfischhotel? So. Der Herr hat meine Tochter und mich immer nur mit Glacé-Handschuhen angefasst. Glacé-Handschuhe? Er hat übrigens wirklich immer Handschuhe an. Und zwar weiße. Weiße Glacé-Handschuhe. So. Weiße Glacé-Handschuhe. Mhm. Und einen Stock mit einem Elfenbeingriff. Mhm. Und Gamaschen an den Schuhen. Und Lackschuhe. Und ein bezwingendes Wesen und eine Narbe. Am Hals? Wieso kennst du den schon wieder? Ich werde dir sagen, wer dieser Herr mit den Handschuhen ist. Mackie Messer. Um Gottes Willen. Mackie Messer. Herr Jesus. Oh Jesus, komm her, Jesus, und sei unser Gast. Polly. Polly? Was ist mit Polly? Polly? Geh nur nach oben. Polly ist nicht nach Hause gekommen. Das Bett ist unberührt. Da hat sie mit dem Wollhändler soupiert. Sicher, Jonathan. Gott gebe, dass es der Wollhändler war. Der Anstatt-das-Song.